Herzlich willkommen zu unserem vorweihnachtlichen Hörspiel Der Schlafmann. Die isländische Autorin Steinunn Sigurðardóttir erzählt darin von einem Ehepaar, das zu Weihnachten in die Sonne flüchtet. In einem Hotel irgendwo an der Küste Nordafrikas möchte das Paar aus Island dem Feiertagstrubel entrinnen. Dies allein wäre nicht bemerkenswert. Sonderbar allerdings ist, dass sich Lisas Ehemann wegen eines Kindheitstraumas wie eine Mumie einbandagieren lässt. Er möchte die Weihnachtstage wie immer ungestört verschlafen. Die international erfolgreiche Autorin aus Island zeichnet einen Mikrokosmos kurioser Lebensverhältnisse, die auch als Parabel für jene Rätsel zu lesen sind, die zwei Menschen ein Leben lang füreinander bleiben lassen. Hören Sie also nun Der Schlafmann. Haraldur. Mein lieber Haraldur, sollten wir uns nicht das Frühstück aufs Zimmer bestellen? Siehst du nicht, dass ich schlafe? Nein, das sehe ich nicht. Du bist ja nicht hier, mein lieber Haraldur. Erinnerst du dich nicht? Ich erinnere mich nicht. Könnte ich das Frühstück aufs Zimmer bekommen? Ein Einfrau-Frühstück. Kaffee mit warmer Milch, Joghurt, Honig, Obst. Vielen Dank. Was dieser Mann bloß für einen Schlaf hat. Obwohl, ist er schließlich zum Schlafen hierher gekommen. Der Schlafmann. Hörspiel in 7 Szenen von Steinunn Sigurðardóttir. Musik Claudio Puntin und Gerður Gunnarsdóttir. Augenblick, ich bin noch nicht angezogen. Guten Tag, die Dame. Angezogen oder nicht angezogen, das geht uns nichts an. Frühstück für eine Person, Kaffee mit warmer Milch, Joghurt, Honig, Obst, bitte sehr. Darf man Sie vielleicht bitten, mir meinen Morgenmantel zu reichen? Selbstverständlich. Danke. Bitte hier unterschreiben. Danke. Vielen Dank. Nicht zu danken. Guten Appetit. Vielen Dank. Sie können gehen. In diesem Hotel legen wir Wert auf persönlichen Service. Das kann man ja wohl auch erwarten. Es ist unser Bestreben, die Gäste beim Frühstück nicht allein zu lassen. Ich bin nicht allein. Ich sehe bloß das, was ich sehe. Sie sind vielleicht nicht an 7-Sterne-Hotels gewöhnt. Der Service ist natürlich erstklassig. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Nein, danke. Die Hotelvorschriften besagen, dass wir nicht am Frühstück von Einzelgästen partizipieren dürfen. Nanu, das wäre doch viel gemütlicher, aber bitte. Es geht keineswegs um Gemütlichkeit. Wohlbekommst, gnädige Frau. Was soll das eigentlich? Ananas, Mango, Feigen und Datteln, mindestens für 3. Champagner zum Frühstück. Luxus ist irgendwie geistlos. Sogar für Leute, die nicht gewohnt sind. Haraldur. Lass meine Tür in Ruhe. Du sollst doch nicht zuschließen. Das Putzteam hat zugeschlossen. Interessant. Was hat das eigentlich zu bedeuten? Was weiß ich. Aber sie waren nicht davon abzubringen, als sie von der Ehefrau im Nebenzimmer erfuhren. Nein, nicht. Haraldü, du kannst dir diesen Luxus nicht vorstellen. Berge von Obst zum Frühstück und dazu sogar Champagner. Stoß doch jetzt mit mir an. Weihnachten steht vor der Tür. Das ist dir ähnlich, mich an Weihnachten zu erinnern. Entschuldige. Da ist aber auch noch das Obst. Für Obst habe ich nie etwas übrig gehabt, wie du weißt. Außerdem schlafe ich. Es ist viel zu spät zum Schlafen. Wie kannst du sagen, dass es spät ist, wenn es Frühstück gibt? In einem Luxushotel wie diesem servieren sie das Frühstück bis zum Abend. Ich bin gekommen, um zu schlafen. Aber ich, Ärmste, wozu bin ich gekommen? Das musst du selber wissen. Immer gleich egozentrisch. Sogar im Schlaf wird man kritisiert. Ich gehe dann wieder ins Bett. Aber du könntest doch zumindest die Tür aufsperren. Das tust du nicht, wenn du erst eingewickelt bist. Wie geistlos dieser Champagner-Luxus. Besonders morgens. Nicht jetzt. Bitte später. Nicht jetzt. Bei mir ist jemand. Ich hatte nicht um Bauchtanz gebeten. Er ist inklusive. Ich hatte nicht um Gesang gebeten. Alles ist inklusive. Hier weckt Harald hier auf. Bis zu einer gewissen Grenze respektieren wir den Schlaf. Hier ist es hellhörig. So schlimm ist es nicht. Aus dem Bett bitte. Es muss unbedingt gemacht werden. Das geht zu weit. Ich hatte gerade erst angefangen zu frühstücken. So sieht das also aus. Man bekommt dreimal mehr, als man verlangt. Und wenn man sich gerade daran gütlich tun will, wird es einem weggenommen. Und sowas nennt sich Konferenzhotel. Wie oft mögen diese Krachmacher wohl schon Vorbereitungen auf Vorträge zunichte gemacht haben? Und wie oft haben sie wohl schon einen Beischlaf ein vorzeitiges Ende gesetzt? So ein Radau kann ihn doch glatt umbringen. Haraldü, soll ich diese Weibsperson nicht bitten, dein Zimmer zu verlassen? Nein. Hast du vielleicht um eine Bauchtänzerin gebeten? Wäre es nicht angebracht, dich heute einzuwickeln, mein lieber Halli? Ist das nicht ein Tag vor der vereinbarten Zeit? Dann kannst du auch schon einen Tag vorher wieder ausgewickelt werden. Vielleicht. Ich kann es kaum noch abwarten, endlich ungehindert schlafen zu können. Ja, am 23. schläfst du dann ganz bestimmt schon wie ein Murmeltier. Du meinst wie eine Mumie? Ich möchte das nicht so ausdrücken. Was sollte das denn nun wieder? Warum sagst du mir nicht ganz einfach, was es damals, als du klein warst, mit Weihnachten auf sich hatte? Und was dich so mitgenommen hat? Was in aller Welt hat dir so übel mitgespielt, dass du dir nicht vorstellen kannst, zu Weihnachten nicht zu schlafen? Ach, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Was meinst du mit jetzt? Wir sind schon seit 8 Jahren verheiratet. Oh, lass mich in Ruhe. Ich schlafe. Er schläft. Aber ich... Was mache ich? Sogar die Veranda ist für eine 7-köpfige Familie gemacht. Alles nur, um einen an das zu erinnern, was nicht ist. Das Bett hört sich nicht nach 7 Sternen an. Das ist alles nur Fassade, wie diese Broschüre. Das Paradisiak-Hotel liegt an einem 7 Kilometer langen Strand mit goldenem Sand. Der Sand ist bekannt für seine Heilkraft. Mir fehlt aber nicht, soweit ich weiß. Alles nur Fassade, nicht einmal Ruhe, nur Belästigung. Natürlich möchte man auf den goldenen Sand und ins Meer, darum geht es doch gar nicht. Aber der Service hier ist so unerhört, dass man gar nicht hinaus braucht. Man kann ganze Festtafeln aufs Zimmer bekommen, mit Silberbesteck. Und man kann einen Masseur aufs Zimmer bestellen oder eine Masseuse. Champagner, dänische Schnittchen und ein kleines Orchester zwischen 10 Uhr morgens und 9 Uhr abends. Was für eine merkwürdige Zeitvorstellung. Ich dachte, das Bedürfnis nach Musik sei abends nach 9 am größten. Dann spielen sie vielleicht woanders. Und dann kann man zwischen morgens 11 und abends 9 eine Bauchtänzerin aufs Zimmer bekommen. Jetzt kapiere ich das. Die Spanier, die haben sie auch für den Zimmerservice vor 11 Uhr morgens. Deswegen hatte sie es so eilig, die Zimmer fertig zu machen. Und schon fertig angezogen, im Kostüm und so weiter. Alles natürlich, um Zeit zu sparen. Unangenehm, wenn eine Frau im Büstenhalter bei einem putzt. Aber sie scheint Haraldü etwas aufgerüttelt zu haben. Das macht sie nicht mehr, wenn er erst eingewickelt ist. Was hast du nur für einen unglaublichen Schlafmann? Ich hätte alleine fahren sollen. Dann hätte Haraldü Weihnachten in Frieden verschlafen können. Einfach bei sich zu Hause, in Frieden gelassen von diesen Bauchtänzerinnen. Woher in aller Welt hat ein Mann so schlimme Erinnerungen an Weihnachten der Kindheit, dass er sich nicht vorstellen kann, wach zu bleiben? Außerdem will er auch noch die Zeit vor und nach Weihnachten schlafen. Er sagt, dass er noch nicht einmal Schlaftabletten braucht, um einfach vor sich hinzuschlafen. Der Gedanke an Weihnachten sei wie ein langgezogener K.O.-Schlag. So ganz stimmt die Metapher wohl nicht. Langgezogener K.O.-Schlag? Entweder man wird sofort K.O. geschlagen oder man wird nicht K.O. geschlagen. Allerdings muss man Haraldü zugestehen, dass die Logik bei ihm stimmt. Wahrscheinlich ist es genau das, was ihm hilft, so hemmungslos zu schlafen. Er hat hieb- und stichfeste Gründe dafür, warum er schlafen will. Und die schläfern ihn ein. Viele Leute hätten zwar schon ihre Gründe, aber die helfen ihnen auch nicht dabei, das zu tun, was sie möchten. Das Leben ist ja schließlich über Gründe erhaben. Das sagt jedenfalls Eyolf. Eyolf ist eine taube Nuss. Schlaf doch endlich, du Monolog-Ruinierer. Und was würdest du zu Weihnachten machen, wenn wir Kinder hätten? Wir haben keine Kinder. Und du weißt, warum nicht. Und du weißt, warum nicht. Ich sollte natürlich hinausgehen und auf goldenem Sand spazieren. Die bringen ihn wohl nicht aufs Zimmer. Oder vielleicht doch, wenn ich einen Goldsandkasten bestellen würde, würden sie ihn bringen und ich könnte darin herumwühlen. Eine kinderlose Frau im Goldsandkasten. Das ist traurig, würde ich denken. Ging es um eine andere Frau. Auch wenn ich es wäre, fände ich es traurig, kinderlos am Siebenmeilenstrand zu spazieren. So viel goldener Sand ist genau das Richtige für eine Frau, deren biologische Uhr noch nicht abgelaufen ist. Und für ihr kleines Kind. Ich sollte nächstes Jahr zu Weihnachten mit meinem kleinen Kind wiederkommen. Das Problem ist wie das Anfangen. Eine Frau ist so allein auf der Welt mit so einem Problem. Die Leute können noch so lebenstüchtig sein. Sie sind immer von anderen abhängig, wenn es um ein Kind geht. Da sind sie aufgeschmissen. Und ich? Ich bin nicht einmal lebenstüchtig. Vielleicht könnte er auf einen Zahn gehen, wenn alles andere nichts hilft. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du würdest es gar nicht merken. Das sind deine Worte. Schlaf jetzt, Haraldü. Der Weihnachtsschlummer ist noch nicht zu Ende. Es ist höchstens Heiligabend. Warum machst du zu allem Überfluss die Tür nach draußen auf? Und redest jetzt was von Heiligabend. Ich meine, gestern hättest du gesagt, es wäre der 22. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Merkwürdig, wie die Zeit vergeht und vergeht und vergeht und so ungeheuer unterschiedlich schnell. Die Zeit hat mehr Gänge als ein Mountainbike. Ich dachte, du wüsstest das. Lass uns auf jeden Fall heute Abend essen gehen. Du musst doch etwas essen. Ich weiß nicht. Frisst ein Bär in seiner Höhle? Das hat nichts mit der Sache zu tun. Ein Mensch muss über die Feiertage etwas essen. Ich will nicht. Wenn ich mir jetzt den Bauch mit Essen und Trinken vollschlage, muss ich zum Klo und dann muss ich aufstehen und wache auf und das wäre nicht rückgängig zu machen. Warum gehst du nicht zum Arzt und sagst ihm, was an Weihnachten so unerträglich war, als du klein warst? Dann könntest du über Weihnachten vielleicht wach bleiben, wie normale Menschen. Ärzte ändern nichts an dem, was vergangen ist. Dazu bräuchte es einen Arzt in Zeit und Raum und den gibt es nicht. Nein, hier fehlt bloß ein Sandkasten mit goldenem Sand und ein kleines Kind darin oder eine Katze. Im Urlaub ist eine Katze natürlich besser. Es ist viel einfacher, dem Schnurren einer Katze zuzuhören, als dem Geschrei eines Kindes. Besonders, wenn man im Urlaub ist. Und auch wenn man nicht im Urlaub ist, fühlt man sich schlecht, wenn man das Weinen von Kindern hört. Und dazu ist es ja schließlich da. Und Kinder sind dazu da, um sich nach ihnen zu sehen. Ich weiß nicht, wonach Harald Dürr sich sehnt. Das weiß nur er. Selbstverständlich. Room Service? Massage Section, please. Yes, please. If you have time now. Female Massage. One female for one female. No? No belly dancer for the moment. Thank you. Good afternoon, madam. Good morning. I ask for female. I'm better than female. Du erinnerst mich stark an Eyolf. Viele erinnern an Eyolf, ohne Eyolf zu sein. Darf ich dir eine Massage am 7-Kilometer-Strand anbieten? So viel Platz brauchen wir nicht. Ein 7-Kilometer-Strand mit goldenem Sand, der heilkräftig ist. Mir fehlt nichts. Das kann man nie wissen. Wo Leben, da Hoffnung. Ich finde es unangenehm, den armen Harald Dürr hier zurückzulassen. Eingewickelt ist er auch noch nicht. Harald Dürr schafft das schon. In der Grundschule waren wir zusammen in der 2. Klasse. Ach. Darf ich dich zum Strand einladen? Du weißt, dass man von deiner Veranda direkt zum Strand gelangt. Davon steht nichts in der Broschüre. So, erst breite ich die Matte aus, meine Liebe, und dann legst du dich auf den Bauch. Gut. Wir nehmen uns zuerst die Schultern vor. Was ist das für ein Öl? Paradiesiak. Ein berühmtes Hotelöl. Also du bist nicht Eyolf. Woher weißt du das? Ich kenne doch die Hände von meinem Eyolf. Sei dir da nicht so sicher. Hände können Irre führen. Wenn du es wirklich wärst, würde ich mir Hoffnung auf einen kleinen Jungen oder sogar auf ein Mädchen nächstes Jahr zu Weihnachten machen, zu dem du mir wohl wirklich verholfen hättest. Aus meiner Sicht könnte dieser Beistand heute stattfinden oder jeden anderen Tag, der noch bleibt, bis wir wieder den 5-stündigen Flug nach Island antreten. Ich werde es mir überlegen. Es gibt nichts Angenehmeres im Leben auf dieser Welt, als ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, das man selbst besitzt oder sich irgendwie verschafft hat. Und ich will gerne das meine dazu beitragen, das Leben anderer angenehm zu machen. Es kann sich allerdings ein wenig schwierig gestalten, wenn die Leute sich so sehr nach jemandem sehnen, aber den dann trotzdem eigentlich nicht wollen. Höchstens für so ein Spezialprojekt, wie du es gerade vorgeschlagen hast. Die Leute sind verwöhnt oder verhätschelt. Sie wollen und wollen nicht. Egal, was sie glauben, sie wollen nur die halbe Pauschale, aber das war noch nie möglich. Die Pauschale ist Pauschale. Genau. Die Pauschalreise enthält die Pauschale, aber ich weiß nicht so recht, ob man das verwöhnt oder verhätschelt nennen kann. Man dreht und wendet sich. Oh ja. So. So. Jetzt muss ich gehen. Heute gibt es so viele Massagewünsche. Ein ganzes Hotel voll unmassierter Männer und Frauen. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wer immer du bist. Aber wir sind verabredet. Nennen, brauche ich nicht genau wie andere einen Ausgleich dafür, dass man geboren wurde? Muss ich nicht wie alle anderen dieses Missgeschick wieder gut machen, indem ich jemanden anderen zur Welt bringe? Muss ich nicht meine eigene unerträgliche Existenz kompensieren, indem ich mich um einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen kümmere, das wiederum später einen kleinen Jungen oder ein Mädchen zur Welt bringen wird, als Ausgleich dafür, dass man existiert? So egoistisch bin ich wahrhaftig nicht, als dass es mir nicht völlig egal wäre, ob es ein Mädchen oder ein Junge wäre. Das Baby dürfte auch ruhig ein bisschen hässlich oder kränklich sein. Ich würde mich für die beste Mutter um es kümmern. Wie himmlisch das Meer ist, wie vollkommen. Das Land hingegen ist unvollkommen. Hier im Meer fehlt gar nichts außer einem Kind, um damit zu spielen. Oh, wenn doch nächstes Jahr zu Weihnachten ein Kind in dieses Meer kommen würde. Oder übernächstes Jahr. Ich muss geduldig sein. Dann könnte Haraldur schlafen wie eine isländische Mumie. Ich hätte dann ein quietschvergnügtes Kind und die Mumie könnte ihren Feiertagsschlaf halten. Der Vater. Wenn es denn nicht Eyjolf ist, der Vater. Auf einmal auf meiner Veranda Vögel verkaufen würden. Wer könnte das sein? Ich hoffe bloß, dass Haraldur in diesem Zustand nicht aufgestanden ist und auf einmal rumtelefoniert. Hallo? Ja, fröhliche Weihnachten. Ich glaube, es ist 5. Die Zeitverschiebung ist so enorm. Wir sind gerade von einem Spaziergang am Goldenen Strand zurück. Haraldur fühlt sich etwas schlapp. Es hat den Anschein, als würde er seine Weihnachtsgrippe bekommen, du weißt ja. Nein, so früh am Tag ist es ein bisschen zu kalt zum Schwimmen. Aber ich habe mir Schuhe und Strümpfe ausgezogen und bin barfuß gegangen und habe im Meer geplanscht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Sand gibt. Angeblich hat er Heilkräfte, wenn einem doch bloß etwas fehlen würde. Nein, ich glaube nicht, dass er Fieber hat, jedenfalls nicht viel. Er schlummert. Ich hätte vielleicht nicht mit ihm spazieren gehen sollen. Hinterher ist man immer schlauer. Ja, ich weiß. Er ist oft zu Weihnachten krank. Ja, dir kommt es so vor, als hättest du ihn all die vergangenen Weihnachten nie gesehen. Ja, vielleicht hast du ihn nicht gesehen. Ich sehe auch meist nicht viel von ihm zu Weihnachten, das gebe ich zu. Wahrscheinlich ist das ein Weihnachtsvirus. In Ordnung, Mama, ja. Frohe Weihnachten noch einmal, mach's gut. Vielleicht sollte ich mir eine kleine Band aufs Zimmer bestellen, um mir die Zeit zu vertreiben. Sie könnte mir vorspielen, was das Allertraurigste ist. Über kleine Mädchen und kleine Jungen, die nie geboren werden, um für Mamas und Papas das Leben zusammenzuflicken. Ach, wozu denn das Ganze? Nicht bedeutend genug. Die Qual ist nicht einmal so groß, dass es sich lohnte, dafür zu sterben. Sich weiterschleppen in dieser ewigen Sonne hier, immer in dieser Sonne, und das Meer trampelt ans Land und macht einen völlig fertig. Möchtest du, dass ich Frühstück bestelle? Naja, ich bin nicht gekommen, um zu frühstücken. Wozu bist du denn gekommen? Hast du nicht gesagt, dass hier ein Kind fehlt? Es fehlen überall Kinder, wo es sie nicht gibt. Und da, wo sie sind, sind sie überflüssig. Bitte, nimm Platz. Am liebsten draußen auf der Veranda. Ach, da sind wir so exponiert. Das Meer ist so über die Maßen nahe. Vögel und Kinder, mein Gott. Also, Kind oder nicht Kind? Kind. So eine Art Weihnachtskind. Sagen wir, ein Septemberkind, mit dem ich nächstes Jahr zu Weihnachten verreisen kann. Damit es gleich glatte See und Palmen kennenlernt, anständige Sonne und einen Goldstrand, nicht nur die Straßen von Reykjavik und Schneewehen. Ja, das stimmt. Da ist mancher zusammengebrochen. Schau doch uns an. Ich bin im Westend von Reykjavik aufgewachsen. Haraldur stammt ganz aus dem Osten der Stadt. Sogar aus diesem Armviertel in Blessugrove. Das ist ja das Letzte. Ich weiß nicht, wie man in diesem Stadtteil Weihnachten gefeiert hat, das muss ich ehrlich gestehen, aber irgendwas im Zusammenhang mit Weihnachten ist zu viel für ihn. Zu Weihnachten. Sonst ist alles in Ordnung mit ihm. Bist du da sicher? Ich denke schon. Na gut. Und das ist so unangenehm, weil Weihnachten nun einmal die wichtigste Jahreszeit ist. Die Zeit läuft uns davon. Wenn es ein Septemberkind werden soll, muss es jetzt in Angriff genommen werden. Aber vielleicht sollte ich dir zuerst noch ein Stückchen von der geräucherten Lammkeule anbieten, die Papa mir geschenkt hat, um sie mit auf die lange Reise zu nehmen, damit es doch irgendwie weihnachtlich wird bei mir. Willst du Haraldur nichts davon anbieten? Man kriegt kaum etwas in ihn hinein, wenn er so eingewickelt ist. Hast du denn keine Angst, dass er austrocknet? Natürlich habe ich das. Man sollte ihm vielleicht etwas Flüssigkeit hinstellen. Aber er will nicht, dass seinetwegen Umstände gemacht werden. Vielleicht solltest du ihm einfach gestatten, so auszutrocknen und abwarten. Ob es danach noch etwas abzuwarten gibt? Bitte schön. Hat dein Vater das selber geräuchert? Das ist ein Lamm, das auf dem Hof aufgezogen wurde. Ist es dann nicht etwas einsam bei deinem Vater, nachdem er das Tier geschlachtet hat? Doch, Mama ist schon vor 12 Jahren nach Reykjavik gezogen. Sie sind also geschieden? Nein, sie fanden, dass es sich nicht mehr lohnte, sich noch scheiden zu lassen, nachdem sie sowieso schon weg war. Er schläft. Das hört man. Meinst du, dass wir es im Hinblick auf das Kind bewerkstelligen können, wenn Haraldür so entsetzlich schnarcht? Ja, die Umstände sind noch nicht einmal halbwegs günstig. Ich hab schon Schlimmeres erlebt. Ja. Reiß dich um Himmels Willen zusammen, Haraldür! Na, oh, Gott sei Dank. Aber hast du keine Angst, dass er auf einmal mittendrin hereinplatzt? Kaum, denn ich hab ihn ja eingewickelt. Also ich befürchte stark, dass daraus kein Kind werden kann mit dieser Schnarcherei gegen uns. Wir müssten es vielleicht öfter als einmal versuchen und vielleicht mit Abständen dazwischen. Aber es ist im Grunde genommen gleichgültig, auch wenn es erst nächstes Jahr zu Weihnachten gelingt. Ein paar Jahre habe ich noch in Reserve. Aber nicht allzu viele, denn ich glaube, es ist ziemlich gemein, so alt noch Mutter zu werden. Es gibt schon genug Probleme. Probleme gibt's immer genug. Du bist sicher, dass er nicht zu uns hereinkommt? Solche Leute sind natürlich unberechenbar, aber die Bewegungsfreiheit ist außerordentlich eingeschränkt. Was würde ich dafür geben, wenn er lieber andere Festtage verschlafen würde als ausgerechnet Weihnachten? Ostern beispielsweise. Aber er hat wohl keine schlimmen Erinnerungen an Ostern. Zu Ostern hat bei ihm und seiner Mutter alles gestimmt, mit dem Schokoladenei, mit dem Sprichwort, das man darin findet. Also hat er keine seelischen Narben deswegen. Aber mit Weihnachten wird er nicht fertig. Vielleicht hat er zu viele weiche Päckchen bekommen. Das mögen Kinder nicht. Schnarcht er auch in eurem normalen Zusammenleben so fürchterlich? Er schnarcht. Aber dieser Weihnachtsschlaf, der raubt mir den letzten Nerv. Du hast es nicht vermeiden können. Es wäre nicht angenehm gewesen. Wir haben erst spät angefangen, miteinander zu schlafen. Nein, das wäre bestimmt nicht angenehm gewesen. Es hat sich so unglücklich ergeben, dass wir erst im Januar damit anfingen. Deswegen war schon fast ein ganzes Jahr um, als Weihnachten bei uns vor der Tür stand. Und dann hat er wie eine Mumie geschlafen. Ich fand es schwierig, in der Situation noch einen Rückzieher zu machen. Ich kann nichts dazu. Wenn unsere Beziehung jünger gewesen wäre, hätte man noch einen Rückzieher machen können. Und jetzt ergreife ich immer die Feiertagsflucht, denn meine Familie hat Verdacht geschöpft. Ich habe vorhin mit Mama telefoniert und sie klang sehr argwöhnisch. Ist das ein Wunder nach 8 Jahren mit diesem Weihnachtsvirus? Wohin soll ich das nächste Mal fliehen? Und das übernächste Mal, falls es dann ein nächstes und ein übernächstes Mal geben wird? Die Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Du musst einfach entsprechend viele Reiseprospekte studieren. Die sehen nicht vor, dass eine Frau mit einem schlafenden Mann auf Reisen ist. Wärst du ja? So langsam bereit? Ja, das wird sich zeigen. Wohin mit den Essensresten? Der Zimmerservice kümmert sich darum. Ja, willst du lieber draußen am Strand oder im Bett? Nicht draußen. Draußen ist man so exponiert. Der Strand ist lang, das Meer ist groß. Das Bett ist sicherer. Stimmt etwas nicht? Entschuldige, das Lammfleisch liegt für den Magen. Vielleicht sollte man es besser ein bisschen sacken lassen. Als das da. Room service, please. Breakfast for one person. Coffee, fruit, yogurt, honey, thank you. Room 234, thank you. Immer wird man außen vor gelassen. Ich begreife nicht, wie du in deinem Zustand etwas essen kannst. Breakfast for one person. Aber Ihr Mann, bekommt Ihr Mann heute nichts? Glauben Sie im Ernst, dass er so imstande ist, etwas zu essen? Darüber kann ich mir kein Urteil erlauben. No breakfast for Harold, Mommy. Was macht dieser Papagei eigentlich hier? Wenn das Alleinsein der Hotelgäste überhand nimmt und die Bediensteten sich nicht mehr um sie kümmern können, stellt das Hotel einen Papagei zur Verfügung bei Compliments of the House. Dieser hier gehört Fatima, der Bauchtänzerin. Sie leiht ihn gegen eine geringe Gebühr an das Hotel aus, wenn sämtliche hoteleigenen Papageien damit beschäftigt sind, die Einsamkeit auf den Zimmern zu lindern. Danke. Danke sehr. Sie können gehen. Darf ich der Dame aus dem Bett helfen? Wer sagt, dass ich aufstehen will? Auf Wiedersehen. Mommy needs company. Das ist wahr. Kein Alleinsein kommt dem hallenden Alleinsein auf einem Hotelzimmer gleich. Die Leute gehen deswegen ins Hotel, weil sie spüren möchten, dass sie ganz allein auf der Welt sind, wenn es darauf ankommt. Vielleicht eine Art Training für die Todesstunde. Falls Sie versuchen, sich über mein Do Not Disturb-Schild hinwegzusetzen, werde ich mich beim Hotelmanager beschweren. Wer weiß, vielleicht schreibe ich sogar einen Brief. Ich muss wohl stimmen. Hören Sie gefälligst damit auf, die Ruhe des Schlafmanns zu stören. Du hättest dich nicht einmischen sollen. Sie haben mir die Zeit vertrieben. Du bist also so schlecht beieinander, dass du dir nicht mehr die eigene Zeit vertreiben kannst? Und dann dieses massive Frühstück für einen. Sieht aus wie für drei, damit man daran erinnert wird, wie es um einen steht. Wird sie ständig gütig das Frühstück auf der Veranda essen? Dazu ist diese Verlängerung des Hotelzimmers wohl da. Thank you. könnten wohl noch schlimmer werden als das hier. Ich kann mich aber wenigstens damit trösten, dass es ihr vielleicht gelungen ist, mich zu schwängern. Er hat es wirklich versucht. Das muss man ihm lassen. Es stellt sich nur nicht gleich heraus, wie schwanger man ist. Und die Vögel stellen sich zu meinem Dreimann-Frühstück ein. Ist er das in eigener Person? Wieso hast du das gewusst? Nimm diesen Umhang ab. Dich würde ich auch bei Nacht und Nebel erkennen. Hast du darin nicht geschwitzt? Die Temperatur spielt keine Rolle. Nur der Zweck. Was ist der Zweck? Geht es nicht um ein Kind? Doch, aber ich verstehe den Zusammenhang nicht. Der Zusammenhang spielt keine Rolle. Nur der Zweck. Red bloß nicht so wie Harald Dürr. Es ist doch ohnehin schon schlimm genug. Geh nicht! Ich werde mich präziser ausdrücken. Muss nicht noch ein Versuch gemacht werden? Sicherheitshalber? Ja. Darf ich dir diesmal den Strand anbieten? Nein, danke. Zu viele Kinder. Nimm doch bitte Platz und greif zu. Danke. Wann würde es passen? Nicht heute Vormittag. Vielleicht so kurz nach 3:30. Und gegen 5:30 muss ich Haraldür wieder auswickeln. Darf ich dann vielleicht lieber hier bei dir bleiben, anstatt ständig kommen und gehen zu müssen? Aber bitte. Und hier ist doch bitte eine Kleinigkeit. Danke. Naja, eigentlich kann man das kaum eine Kleinigkeit nennen. Das stimmt. Dieses Frühstück hat etwas Überwältigendes. Ist das nicht viel Arbeit, einen ganzen Haraldür auszuwickeln? Es müsste vor dem Zu-Bett-Gehen zu schaffen sein. Aber diese inneren Wickel haben es in sich. Glaubst du, dass Harald Dürr heute Nacht nach so einem langen Schlaf noch ein Auge zutun kann? Falls anderes nichts nützt, versuche ich ihm warme Ziegenmilch zu geben. Es ist unmöglich, ihn nachts hellwach um sich zu haben und unbekleidet, wenn er ausgewickelt worden ist. Könnte man ihm nicht eine Jacke anziehen? Sicher, aber seine Sachen sind viel zu groß für ihn geworden. Er schrumpelt an diesen Feiertagen so zusammen. Auch das bewusste Organ, da, du weißt? Ja, ich weiß. Kümmere du dich um deine Angelegenheiten. Du sollst mich schwängern, falls du das kannst, wie ein Mann. Halte dich gefälligst daran. Das war nicht böse gemeint. Schmacklos. Ja, das war es. Irgendwie siehst du auf einmal so dunkel aus. Das Kind könnte viel dunkler als Harald Dürr werden. Findest du wirklich? So bin ich einfach. Das Kind kann aber natürlich schon entstanden sein. Dann müsste die Farbe eigentlich in Ordnung sein, verglichen mit dem, wie du damals warst. Das meine ich auch. Wir müssen was in Bezug auf diesen Vogel unternehmen. Ich finde das Tier einfach cozy. Bist du vielleicht mit meinem Harald Dürr verwandt? Nicht, dass ich wüsste. Ich finde diesen Zug um die Augen und die Schläfen erstaunlich ähnlich. Stammst du aus Ostisland? Das tun wohl die meisten in irgendeiner Form. Du bist Harald Dürr wirklich sehr ähnlich. Alle Isländer sind miteinander verwandt, mehr oder weniger. Guck mal, jetzt siehst du mich an wie Harald Dürr. Sowas kann man nicht um sich haben. Wir machen jetzt was mit diesem Vogel. Komm mal rein. Thank you. Housekeeping, please? Yes, this is room 234. Could you kindly remove the talking parrot from my personal room and veranda and take it to Harold, the mommy's room, 233. Mich stört er nicht, der Ärmste. Mit diesem sprechenden Krieb um mich herum kann ich nicht schwanger werden. So ist es. Sie müssen natürlich etwas unternehmen, wenn diese einheimischen Papageien hier anfangen, die Hotelgäste zu belästigen. Man kauft für teures Geld eine Pauschalreise, was ja von Island aus eine ganz schöne Strecke ist. Da man es über die Feiertage gern ruhig haben und nicht idiotischen Papageien zuhören möchte, wenn man auf der Flucht ist vor einem schlafenden Mannsbild und wenn man auf der Flucht davor ist, in der Küche herumzuschuften und Schneehühner für sich zu rupfen und Soßen für sich zu kochen und dann erstickt man in den ganzen Resten. Es ist schlimm, Essen wegzuwerfen, aber man kann ja schließlich nicht einen ganzen Monat lang Reste essen. Man könnte krank davon werden. Oder einfach sterben. Aber vielleicht wäre das gar nicht das Schlimmste. Ich habe den Eindruck, dass du depressiv wirst. Wer wäre das nicht an meiner Stelle? Das mit Harald Dürr ist natürlich alles andere als witzig. Nein, das ist es nicht. Und ich bin nicht alt. Nicht im Vergleich zu dem, wie alt du werden wirst. Falls ich lebe. Du hast Depressionen. Willst du dich nicht lieber von Harald Dürr scheiden lassen, als alt und traurig zu werden? Manch einer ist traurig, auch wenn er sich von Harald Dürr scheiden lässt. Ja, aber wenn du dich von ihm scheiden lassen würdest, könntest du zumindest ausschließen, dass du seinetwegen depressiv würdest, falls du im Alter Depressionen bekämst. Hast du etwas dagegen, wenn ich ins Bett gehe? Bitte sehr. Hast du nie Lust, nach draußen zu gehen? Es gibt so vieles, worauf man Lust hat. Ich glaube, du solltest dir das einfach gönnen. Und das Häufchen Elend eingepackt hinterlassen? Wie wäre es denn, ihn einfach auf die Straße zu rollen? Er ist doch im Augenblick wie auf Rädern. Das bringe ich nicht übers Herz. Lieber gehe ich morgen mit ihm los, wenn ich ihn ausgepackt habe, falls er sich auf den Beinen halten kann. Wenn er taumelt, setzt du ihn einfach in einen Rollstuhl und lässt ihn von einem Bediensteten schieben. Bist du nicht auf dem Weg ins Bett? Das ist alles nur Fassade. Ein Luxusbett klingt nicht so. Schau mal. Jetzt siehst du mich an. Wie Harald Dürr. Und außerdem hat es offensichtlich keinen Sinn, beim Housekeeping oder beim Roomservice anzurufen, um diesen durchgedrehten Vogel zu entfernen. Wahrscheinlich kiffen die ja alle. Also, ich weiß nicht. Ich habe genug mit mir selbst am Hut, auch ohne zu kiffen. Hey. Oh. Hallo, gnädige Frau, guten Tag. War es nicht so, dass hier ein Kind fehlte? Wenn ich bloß sicher sein könnte, dass du das bist. Ich finde dich so überwältigend dunkel, lieber Eyjolf. Und du siehst Harald Dürr so unheimlich ähnlich um die Augen. Hängen wir uns doch nicht an solchen Kleinigkeiten auf. Wer ist? Das Leben ist so kurz. Oh ja. Und man braucht so viel Zeit, all diese Gedanken zu denken. Wer ist? Ich bin etwas unruhig. Wegen Harald Dürr. Ach, merkwürdig. Ist er denn nicht ordentlich eingewickelt? Ja. Ja, vielleicht. Ich habe nur Angst, dass ihm etwas fehlt. Es wäre kein Scherz, wenn er im Schlaf austrocknen würde. Ach. Komm. Er würde schon von sich hören lassen, wenn ihm plötzlich Durst befiele. Nicht, wenn es im Schlaf wäre. Darf ich nicht wenigstens die Zwischentür aufhaben? Glaubst du, dass das etwas bringt? Service. Sie haben sich seinetwegen Sorgen gemacht und ihn nicht allein zurücklassen wollen. Die haben es hier damit, dass die Leute nicht allein auf den Zimmern sein sollen. Es hat gestern nicht geklappt, ihn auszuwickeln. Der Kellner, der das mit mir zusammen machen wollte, hat sich nie blicken lassen. Dann muss es eben jetzt sein. Man kann ihn doch nicht so wie Weihnachtsschmuck um sich haben. Ich glaube, zuerst brauchen wir Frühstück. Das ist viel zu viel Arbeit, als dass man sie auf nüchternen Magen in Angriff nehmen könnte. Möchtest du, dass ich bestelle? Da er es ja nicht macht, ist es wohl am besten, wenn ich bestelle. Wahrscheinlich habe ich die meiste Erfahrung darin, mit diesen Einheimischen umzugehen. Breakfast for two. No, the mummy wants breakfast too. All right. Breakfast for three. Coffee. Okay. Take it easy, Mr. Mommy. Tea for one, coffee for two. Toast, marmalade, fruit, warm milk. Thank you. Plenty of tea for you, Mr. Mommy. The name is Harald. I said 6:30 for the unwrapping. You never showed up. I'm sorry. Diese Leute sind hoffnungslos. Thank you. Goodbye. Can you come back in 30 minutes to unwrap my husband? He is your husband? How unusual. It is usual in my country. I don't know how things are in your country. But I know. Thank you. Goodbye. Mein lieber Halli, willst du nicht noch so lange drin bei dir selber schlummern, bis der Mann mit der Schere kommt? Ich werde heiraten. Das brauchst du nicht, wir sind verheiratet. Das bedeutet Scheidung. Das ist meiner Meinung nach etwas unüberlegt von dir. Ich lass mich nicht so behandeln. Du lässt mich einen Tag vorher als abgemacht einwickeln und kannst dich nicht einmal aufraffen, mich zur vereinbarten Zeit auszuwickeln. Meinst du wirklich, dass ein vernünftiger Mann sich das bieten lässt? Du solltest dich zurückziehen, das ist dein Ehekrach. Darf ich mir vielleicht was von dem Frühstück mitnehmen? Meinetwegen, du kannst es dir auf der Veranda zu Gemüte führen. Immer mit der Ruhe, bald kommen hier Einheimische, um mir dabei zu helfen, dich auszuwickeln. Und ich heirate doch. Sehr merkwürdig. Dir kommt es vielleicht so vor. Und was für eine Person ist das? Sie heißt Fatima. Und wenn wir erst in Suanderfjordwür geheiratet haben, wird sie Fatima Sivertsen heißen und du darfst nicht länger meinen Namen tragen. Ihr wollt in Juan de Fuerte verheiraten? Ja. Das ist meiner Meinung nach etwas unüberlegt von dir. Ich weiß nicht. Irgendwann ist es soweit, dass man eine Entscheidung treffen muss. In Wickeln kann man gut Entschlüsse fassen. Würde es dir etwas ausmachen, das abzuschalten? Diese Weihnachtslieder bringen mich um. Wo hast du sie aufgetrieben? Sie stand zur Verfügung. Ist wahrscheinlich einem eingewickelten Mann. Sie macht die Zimmer sauber, wenn du nichts dagegen hast. Welche von ihnen ist es? Sie fällt aus dem Rahmen. Sie ist Bauchtänzerin. Du hast dich also von ihr einwickeln lassen. Ist es notwendig, sich einem Mann wie mir gegenüber so auszudrücken? Und wovon hat sie so viel, was ich nicht habe? Darauf wollen wir lieber nicht eingehen. Sie ist einfach in jeder Hinsicht fabelhaft. Du kannst mir ruhig sagen, was du an ihr findest. Ja, ich habe es gleich gesehen, als sie zu mir hereinkam, dass sie beim Staubputzen am sorgfältigsten arbeitete. Und ich fand sie ziemlich resolut, um die Wahrheit zu sagen. Und ihr wollt dann vielleicht Kinder bekommen? Ich begreife nicht, wie du auf solche Ideen kommst. Okay, falls es dir nichts ausmacht, nehmen wir den Papagei mit. Ja, ja. Wieder mal dieselbe Kindergeschichte. Und du weißt, weswegen. Dieses Wissen hat mir nichts genutzt. Und ich bezweifle sehr, dass das Wissen ihr helfen wird, wenn es drauf ankommt. Es sei denn, dass sie sich mit dem Papagei zufrieden gibt. Warten wir ab. Ich vertraue auf die saubere Luft. Für den Papagei selbstverständlich. Tja, ich glaube, hier könnte das ebenfalls gut tun. Und sie kann noch nicht einmal Schlachtwurst verarbeiten. Das kann Mama machen. Das kann Mama machen. Und hat sie irgendwelche Klamotten, die für Island passen? In dieser durchsichtigen Hose und dem Büstenhalter wird sie bei dem ewigen Nordwind nicht weit kommen. Könntest du ihr vielleicht deinen Wintermantel leihen? Könnte ich schon. Ich will ja schließlich nicht eine farbige Person diskriminieren. Farbige Person? Das würde ich nicht sagen. Und sie will dich wirklich in Juan de Fuerte verheiraten? Soweit ich sehe, steht dem nichts im Weg. Hey! Ich krieg hier einen Sonnenbrand. Und der Papagei wird immer zudringlicher. Jetzt bleibt mein lieber kleiner Haraldür ganz ruhig in seinem Zimmer, bis der Kellner mit der Schere kommt. Unser Ehelf draußen kriegt einen Sonnenbrand. Und hier drin bei mir ist kaum Platz für euch beide. Ganz ruhig, mein Lieber. Der Kellner kommt bald und wickelt dich aus. Haraldür, heier machen. Eolf, mein Lieber. Ich habe da draußen einen Sonnenbrand gekriegt. Leute mit heller Haut sollte man nicht so auf die Veranda aussperren. Oh, verzeih mir. Mit dieser Mumie im Schlepptau kann ich nicht an alles denken. Das wird der Kellner sein, der sich um Haraldur kümmert. Das geht ja hoch her. Mann, ich bin wirklich völlig verbrannt. Es endet wahrscheinlich damit, dass ich zwei eingewickelte Männer am Hals habe. Wieso denn? Wollte dein Mann nicht heiraten? Doch, er war entschlossen, in Juan de Fuerte zu heiraten. Er wird aber beim Auswickeln ziemlich hart angefasst. Mach dir keine Gedanken. Diese Leute wissen, was sie tun. Ach, was für eine Rolle spielt es überhaupt? Die Mumie will sich scheiden lassen. Sollten wir es nicht für alle Fälle noch einmal probieren? Ja. Jetzt ist jedenfalls Ruhe hier drinnen bei uns. Ich verstehe nicht, was da drinnen bei Haraldür vor sich geht. Normalerweise läuft es ganz anders ab. Ich glaube, die wissen ganz genau, was sie tun. Und wir haben etwas ganz anderes zu tun, als uns darum zu kümmern. Ja. Wirst du dann mit uns nach Island kommen? Und mit dem Papagei? Ich kann nicht fahren. Ich bin nie gekommen. Das hatte ich vergessen. Das ist doch etwas Grundsätzliches. Wie konntest du das vergessen? Meist vergisst man nur die grundsätzlichen Dinge. Ich bin mir nicht so sicher, ob du damit recht hast. Ich werde es nicht wieder vergessen. Kann ich dann nächstes Jahr zu Weihnachten hier mit dir rechnen? Im schlimmsten Fall. Das wirst du sehen. Wie ich sage, ich fahre nie weit. Der Schlafmann. Hörspiel in 7 Szenen von Steinunn Sigurðardóttir. Es sprachen Lisa Astrid Meyerfeld, Haraldur Jens Wawritschek, Eyjolf Andreas Pietschmann, Kellner Wolf-Dietrich Sprenger, die Zimmermädchen Johanna Christine Gehlen und Marion Martinsen, Papagei Alexander Schumacher. Musik Claudio Puntin, Klarinetten und Perkussion, Gerður Gunnarsdóttir, Geige und Gesang. Technische Realisation Katja Zeidler und Angelika Körber. Regieassistenz Stefanie Philips. Regie Alexander Schumacher. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 2005. Dramaturgie und Redaktion Andreas Wang.